Willkommen in Österreich, willkommen in unserer schönen gläsernen Talkshow Demokratie, dominiert von Faxinterveniern und Nazi-Buchstabierern. Medienstar, die Asshole, formerly known as Hoyatsch, hat ja angekündigt, dass kein Stein auf dem anderen bleibe. Es erschien mir unerträglich, die Familie als Realität. Container scheißt, der Deine muss raus, schön neue Hochglanzwelt. Wir wissen alles über alle anderen, wie viel wissen wir von uns selbst. Das bisschen Würde, das wir noch haben, wird uns schon noch abgekauft. Was ist wohl los mit dir? Kann mir das nicht erklären. Wo bleibt das letzte Fünkchen Würde in dir? Was ist wohl los mit euch? Versuch zu registrieren. Es muss so bleiben, wie es ist. Denkbar einfach, love it or leave it, du musst raus. Gesagt, geschrieben, dementiert, uns kommt ja auf die Menschen an. In unseren Straßen herrscht nicht Gewalt, sondern bloße Apathie. In den Straßen herrscht nicht Gewalt, sondern bloße Apathie. Was ist nur los mit dir? Kann mir das nicht erklären. Wo bleibt das letzte Fünkchen Würde in dir? Was ist nur los mit euch?